Hey people, good morning. Hallo Leute, guten Morgen. Do you know a lot of people try to get value from other people? Viele Menschen suchen Wertschätzung von anderen Leuten zu bekommen. Here's a very dangerous thing about this. Und hier ist etwas ganz gefährlich. If you need value from other people, wenn du Wertschätzung von anderen Menschen brauchst, you cannot be true to yourself anymore. Kannst du nicht mehr wahrhaftig zu dir selber sein. Because now you say what people want to hear. Weil du jetzt sagst, was Leute hören wollen. You do what people want you to do. Du machst das, was Leute wollen, dass du machst. All with a hidden motive to have value. Alles mit einem versteckten Motiv, wertvoll zu sein. That's very dangerous. Das ist sehr gefährlich. Can you imagine if Jesus would have lived like that? Kannst du dir vorstellen, wenn Jesus so gelebt hätte? He would have not died on the cross. He probably would have committed suicide in depression. Er wäre nicht am Kreuz gestorben. Er hätte wahrscheinlich Selbstmord begangen aus Depression. Why? Warum? Because at the end, the only 12 guys he had, one denied him, one betrayed him, and the other one ran away. Weil zum Schluss von 12 Jüngern, die bei ihm waren, hat ihn einer verleugnet, einer verraten und die anderen sind weggelaufen. Imagine. Stell dir vor. If Jesus would have gotten his value from people. Wenn Jesus seinen Wert von Menschen bekommen hätte. But you know, Jesus didn't. Aber du weißt, Jesus hat das nicht getan. Listen to me, my friend. Hör zu, mein Freund. You seek value from people. Wenn du Wert bei Menschen suchst. It will be impossible to truly feel value. Wird es unmöglich sein, dass du dich wirklich wertvoll fühlst. And you will be constantly in bondage to people's opinion. Du bist ständig an die Meinung anderer gebunden. Do you know what the crazy thing is? Weißt du, was das Verrückte daran ist? You can never, never be satisfied in your heart and feel truly valued. Du kannst niemals, niemals wirklich in deinem Herzen zufrieden sein und dich wirklich wertvoll fühlen. I tell you why. Ich sage dir warum. Because for different people, for them to give you value, you have to do different things. Weil du verschiedene Leute, die dir Wertschätzung geben werden, musst du verschiedene Dinge tun. So now I have to say what Frankie wants to hear to get value from Frankie, but Christy wants me to say something different. Now I can't say that. Jetzt muss ich sagen, dass Frankie hören möchte, um Wertschätzung von ihm zu bekommen, aber Christy möchte, dass ich etwas anderes sage. Dann kann ich das jetzt also nicht sagen. So the more I do this, the more frustrated I will get. Je öfter ich das tue, desto frustrierter werde ich. Because one gives me value, the other one disvalues me, and now who do I please? Weil der eine gibt mir Wertschätzung, der andere genau das Gegenteil, und jetzt, wem soll ich gefallen? God always gives you value, my friend. Gott gibt dir immer Wert, mein Freund. Look at Galatians 1, verse 10. Schau dir Galater 1, Vers 10 an. This verse really spoke to me. Dieser Vers hat wirklich zu mir gesprochen. For do I now persuade man or God, or do I seek to please man? For if I still pleased man, I would not be a bondservant of Christ. Denn rede ich jetzt Menschen zuliebe oder Gott? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich Christi Knecht nicht. So Paul is basically saying, if I try to get my value from people, I can't serve Christ. Paulus sagt im Grunde, wenn ich versuche, meinen Wert von Menschen zu bekommen, kann ich Christus nicht dienen. How many couples get married because they lack a sense of value? Wie viele Paare heiraten aus Mangel an Wertschätzung? And then what happens? Und dann, was passiert? They think, oh my goodness, if I marry this person, she or he will give me all the value that my heart longs. Oh du meine Güte, wenn ich diese Person heirate, wird er oder sie mir allen Wert geben, nachdem sich mein Herz sehnt. And then no wonder the marriage breaks up. Dann wundern sie sich, dass ihre Ehe auseinanderbricht. There's no wife and no husband in the world who will give you the true sense of value that comes from God. Es gibt keine Ehefrau oder keinen Ehemann auf der Welt, der dir wahren Wert geben kann. Dieser kommt nur von Gott. Look at the prophet Agabus. Schau den Propheten Agabus. He did not try to get value from people. Er versuchte nicht Wert von Menschen zu bekommen. He prophesied a terrible persecution in Acts 21. Er prophezeite eine schlimme Verfolgung in Apostelgeschichte 21. Look, it says that he prophesied that terrible things would happen to Paul. Schau, es heißt, er prophezeite, dass Paulus etwas Schlimmes passieren wird. All the people that were upset in verse 12. Alle Menschen waren durcheinander im Vers 12. But Agabus obviously didn't care. Aber Agabus war das offensichtlich egal. Listen, my friend. Hör zu, mein Freund. One of the most dangerous things for prophetic people. Eines der gefährlichsten Dinge für prophetische Menschen. Is not to have a sense of value from God. Ist es, kein Wertegefühl von Gott zu haben. Highly dangerous. Höchst gefährlich. You know why? Weißt du warum? Yeah, because you were created to have value. weil du geschaffen wurdest, wertvoll zu sein. Your heart will seek value. Dein Herz sucht Wert. But if you haven't got from God, you're going to try to get it from people. Wenn du ihn nicht von Gott hast, wirst du versuchen, deinen Wert von Menschen zu bekommen. And if you're very prophetic, und wenn du sehr prophetisch bist, you can feel and see things that others cannot feel and see. Kannst du Dinge fühlen und sehen, die andere nicht fühlen und sehen können? You feel things from the heart of others. Du kannst Dinge von den Herzen anderer fühlen. And now you speak what is in the hearts of others and you have trusted as a prophecy. Und jetzt redest du das, was in den Herzen anderer ist, und es wird wie eine Prophetie aussehen. And you will impress a lot of people. Und du wirst viele Menschen beeindrucken. And a lot of people will give you value. Viele Menschen werden dir dafür Wertschätzung geben. And that's what your heart wants. Und das möchte dein Herz. And that is so dangerous. Das ist so gefährlich. It becomes such a vicious cycle. Das wird ein Teufelskreis. The more value you get from people, the more accurate you try to become in the prophetic. Je mehr Wertschätzung du von Menschen bekommst, desto mehr versuchst du ins Prophetische zu kommen. Which is not anymore prophetic, it's just being sensitive to the spiritual world. Das ist nicht einmal mehr prophetisch, sondern nur sensitiv zu sein für die spirituelle Welt. Dangerous. Gefährlich. So never try to get from value, your value from other people. Also versuche nie deinen Wert von anderen Menschen zu bekommen. Let people say and think about you whatever they want to say and think about you. Lass Menschen über dich sagen und denken, was sie auch immer wollen. Tomorrow we continue. Morgen machen wir weiter.